Zum 30. Gründungstag des Koreanischen Zentralen Studios für Bildende Kunst fand am 6. August eine Veranstaltung statt. Der Kulturminister Park Chun-nam, die Mitarbeiter, Kunstschaffenden, Belegschaft, Lehrer und Studenten dieses Studios und des Bereiches für Bildende Kunst nahmen daran teil. Das Koreanische Zentrale Studio für Bildende Kunst, das am 7. August zu C75 1986 gegründet wurde, erfüllte in den letzten 30 Jahren als Bannerträger der ideologischen Front der Partei ausgezeichnet seine Aufgaben.